Mehr als eine Stunde nahm sich Bundeskanzlerin Angela Merkel Zeit, Flüchtlinge und Helfer in der Erstaufnahmeunterkunft im sächsischen Heidenau zu besuchen. Im Anschluss sprach sie davon, dass jeder, der aus Kriegen flüchte, das Recht auf ein faires Asylverfahren habe. Und diese Hilfe sei geboten. Dafür müssten Bund, Länder und Kommunen gut zusammenarbeiten. Um diese Arbeit zu erleichtern, seien auch Gesetzesänderungen nötig, die im September auf den Weg gebracht werden sollen. Mit Blick auf die Krawalle sagte Merkel, was hier passiert ist, sei abstoßend und beschämend. Auch heute hatten sich rund 300 Menschen an den Zufahrten zum Gelände des ehemaligen Baumarktes versammelt. Von dort schallten der Bundeskanzlerin Buhrufe entgegen.